Das freie Senderkombinat FSK 93,0 101.4 im Kabel. Wir sind in Kürze verbunden mit Hermann Gremnitzer, der dann die Kolumne für den, welchen Monat haben wir jetzt eigentlich? Oktober einlesen wird, die Konkretkolumne des Herausgebers der Monatszeitschrift Konkret. Die Kolumne beschäftigt sich mit der Situation in und um die Ukraine, dem, wie wir seit pünktlich einen Tag nach dem Tag der deutschen Einheit wissen, dem nächsten deutschen Krieg gegen Russland. Wir wissen das ja schon ein paar Monate, aber in diesen Tagen hat die Bundesregierung durchsickern lassen, dass geplant ist, ein deutsches Kontingent, wie es heißt, unbemannter Drohnen in Begleitung von deutschen Fallschirmjägern in die Ostukraine, also an die russische Grenze zu entsenden, im Rahmen einer angeblichen OSZE-Beobachtermission. Wir hatten dazu bereits im Frühsommer, möglicherweise im Frühling, Gelegenheit zu sprechen. Da ging es um die festgesetzten OSZE-Beobachter. Jetzt meldet sich Hermann Gremnitzer. Hermann, ich nehme dich rauf, ne? Wir begrüßen am Telefon Hermann Gremnitzer. Hermann, guten Tag. Hallo. Du liest uns die Kolumne für den Oktober, die Kolumne des Herausgebers der Monatszeitschrift Konkret. Ja, der Titel heißt Der neue Zar und der Dreck und handelt von den deutsch-amerikanischen Krieg um die Ukraine. Die Deutschen sind die Guten. Sie wollen der Völker Bestes immer und überall. Das war 1914 so, als die Schmutzarbeit den Zarendreck, Barbarendreck von der europäischen Erde zu fegen, an ihnen hängen blieb und Russlands Herrschaft über die nicht-russischen Vasallenvölker gebrochen werden musste, wie es im Septemberprogramm des Reichskanzlers Bethmann hieß. Nicht anders 1941, als die Welt von den jüdisch-bolschewistischen Untermenschen zu befreien und dem Volk ohne Raum bis zum Ural zu schaffen war. Auch 2014 sind sie die Guten. Wieder befreien sie ein Volk, das die Russen zu Vasallen machen möchten. Dass es dabei um Menschenrechte, Bürgerrechte, Demokratie und Wohlstand gehe, überweisen wir für die Dauer dieser Kolumne dem Kinderfunk. Denn es geht wirklich nur um der Ukrainer Bestes, ihre Ökonomie, ihre Rohstoffe, ihre Märkte. Als einer für alle Steuerzahler hat der Michael Fuchs, Fraktionsvize der CDU, gewarnt. Gegen das, was es braucht, um die Ukraine am Leben zu erhalten, war die Griechenlandhilfe ein Klacks. Das sind völlig andere Dimensionen. Sogenannte Experten schätzten, dass die Ukraine bis Ende 2015 insgesamt 19 Milliarden Euro Finanzhilfe braucht. Fuchs: Wir müssen uns fragen, was wir uns überhaupt leisten können. Nun weiß man natürlich nicht, ob Fuchs bloß auf Best spekuliert oder tatsächlich so dumm ist. Zwar scheint der ukrainische Staat von westlichen Chemie-, Automobil-, Maschinenbau- und Agrarkonzernen, aber auch von autochtonen Wegelagerern wie Timoschenko und Poroschenko ausgeraubt, bis auf die letzte Kopeika. Andererseits lehrt die Geschichte des Imperialismus, dass kein Land zu arm ist, um aus ihm nicht jährlich ein paar Milliarden herauszupressen. 2013 haben die Deutschen in der Ukraine für 1,5 Milliarden eingekauft und für 5,5 Milliarden Euro verkauft. Ob Fuchsens Klientel sich diesen Profit auch in Zukunft leisten kann? Zweimal in 100 Jahren gingen die deutschen Kriege gegen die Russen. Zweimal marschierten deutsche Knobelbecher durch die Ukraine. Zweimal ging es hinkend und in Lumpen wieder zurück. Beim dritten Mal gegen Putin, den neuen Zaren, wollten die Guten es besser machen. Ohne Krieg, ohne Vernichtung, nicht aus Menschenfreundlichkeit, aber in der Erwägung, dass da in der Tundra und Taiga ein paar Waffen auf sie warten. Zu sehen, wie voll die Hosen der Weltmeister sind, genügt ein Blick in die Foren von Spiegel und FAZ. Ein zweiter ernüchtert. Von denen, die dort posten, ist für eine andere Politik nichts zu hoffen. Kein Krieg also, sondern kalter Krieg. Politische Fallenstellerei, ökonomische Daumenschrauben und militärische Einkreisung bis an die russische Schmerzgrenze. Der langsame Verlust seines Ansehens, den Putin dabei erlitte, sollte ihn noch vor dem Ende des Jahrzehnts zur Aufgabe des Amts zwingen, das dann, weil Boris Jelzin, der Verjubler des russischen Volksvermögens und Liebling deutscher Demokraten, sich leider totgesoffen hat, mit einem Fellow der Konrad-Adenauer-Stiftung besetzt werden könnte, wie das in Kiew mit dem CDU-Eube Vitali Klitschko vorgesehen war. Eube, weiß ich nicht, ob man das heute noch weiß, was das ist. Es ist schon 25 Jahre her, dass dieser Begriff entdeckt wurde. So hießen bei der Staatssicherheit der DDR die Offiziere in besonderem Einsatz. Also sozusagen Undercover-Arbeiter. Russland wäre, wie die Altvordern gern sagten, offen, ein Selbstbedienungsladen fürs deutsche Kapital ohne Ladenschluss. Was die Deutschen wollen, ist, was die USA nicht wollen. Deutsche Kolonisierung der Ukraine und nach Putin ein gefügiges Regime im Kreml verschöbe die weltpolitischen Gewichte ein weiteres Mal zu Ungunsten der Amerikaner. Dem ist Washington, das in dieser Gegend keine Rücksicht auf eigene ökonomische Interessen zu nehmen braucht, weil es keine hat, in die Quere gekommen, indem es den osteuropäischen EU-Staaten mit allerlei absurden Ultimaten an die Russen, der Übernahme des ukrainischen Geheimdienstes durch die CIA mit 1000 privaten Söldnern und diversen verdeckten Aktionen wie der Erschießung ukrainischer Polizisten und Demonstranten auf dem Maidanplatz den Zahn schärfte. Und Putin, der sich mit einer ordentlich verhandelten Assoziation der Ukraine an die deutsche EU abgefunden hat, nicht aber mit dem Beitritt der Ukraine zur amerikanischen NATO, abwatschte wie einen Laufburschen, der in die Portokasse gegriffen hat. Zu meiner Behauptung, wer die Toten vom Maidan erschossen hat, ist hier eine Fußnote angebracht, in der es heißt, das ist eine Verschwörungstheorie. Zu ihrer Verifizierung wird es einen weiteren Snowden brauchen oder einfach ein bisschen Zeit. Dasselbe gilt für den Absturz der thailändischen Verkehrsmaschine. Kurz vor der Wiedervereinigung war der deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher an der Seite seines russischen Kollegen Eduard Schewardnadze mit den Worten vor die Presse getreten. Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf DDR, die wir da nicht einverleiben wollen, sondern das gilt ganz generell. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Heute sind fast alle ehemaligen Teile der Sowjetunion vom Baltikum bis Georgien in der NATO. Was antwortet man als Chef des Bundeskanzleramts, wenn einem das Versprechen des deutschen Außenministers vorgehalten wird? Man antwortet wie dieser Peter Altmaier. Ja, genau. Das war damals eine Diskussion, die geführt worden ist. Und dann ging die Geschichte einen anderen Weg. Nämlich, dass die Demokratien, und das waren demokratische Länder in Polen, in der Tschechischen Republik, in Ungarn und so weiter, dass die Menschen dort gesagt haben, wir wollen den Schutz eines Verteidigungsbündnisses. Nichts anderes ist die NATO. Die NATO ist keine aggressive Organisation. Und diese Situation kann Herr Putin vielleicht nicht schön finden. Oder auch verschiedene Politiker mögen das nicht schön finden in Russland. Nur sie haben nicht das Recht, darüber zu entscheiden. Nämlich darüber zu entscheiden, ob die Sieger der Geschichte ihr Wort halten, wenn die Geschichte einen anderen Weg geht. Das erklärt, warum Putin dem Wort der Deutschen, die Ukraine werde nicht in die NATO aufgenommen und also die russische Marine im Schwarzen Meer in Frieden gelassen, keinen Glauben schenkte, sondern die Krim annektierte, bevor der deutsche Tabakkonzern via Kiew auf die Halbinsel zurückkehren konnte, die er von 1941 bis 1944 schon einmal besetzt hatte. Doch ewig reizt der koloniale Zugriff auf das russische Riesenreich, denn das Ende von Putins autokratischem Regime jetzt dem deutschen Europa in Aussicht zu stellen scheint. Zumal er ein Konjunkturprogramm bedeutete, das den Zusammenbruch des Finanzsystems ein paar Jahre hinausschieben könnte. Wären da bloß nicht die Schreckenerfahrungen, die Väter und Großväter mit dem Bündnis von Iwan und Väterchen Frost in Stalingrad machen durften. Und demnächst ihre Kinder und Enkel in Buxtehude im Hotel zum kalten Arsch.